Moin, wunderschönen Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von René und Stefan. Irgendwas ist doch immer. Wir sind Kai und Lisa von Kalisa und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Let's cash! Hallo und herzlich willkommen zur 27. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Und hier ist der Mann, der heute Nacht schon von der BER-Eröffnung geträumt hat. Hallo René. Hallo Stefan. Ja, jo. Und herzlich willkommen an den mobilen Empfangsgeräten zur Ausgabe 27. Jawohl. Ja, und wir haben heute wieder ein Stehen. Stefan moderiert nämlich nicht im Sitzen. Ja, musst du immer so obszön und sein, das gibt's doch gar nicht. Ja, richtig. Ich habe letztes Mal schon im Stehen moderiert und ich fand das super, sehr entspannt und was Gutes soll man fortsetzen, deswegen stehe ich heute wieder. Und René liegt auf der Couch, richtig? Nee, ich sitze. Wenn ich im Stehen moderieren würde, dann müsste ich mich so weit nach unten beugen, um zum Mikrofon zu kommen, deswegen, ja. Ja, naja, wie auch immer, also heute, wie ihr jetzt schon mitgekriegt habt, jeder wieder bei sich. Sonst, wie René schon gesagt hat im letzten Podcast, sehe das ja bestimmt sehr lustig aus. Ja, und fürs Protokoll, wir haben heute den 26. Februar 2020. Muss ich gerade mal kontrollieren? Ja, heute hast du recht. Diesmal stimmt es sogar. Genau. Achso, nein, jetzt werdet ihr bei euch auf die Uhr gucken oder in den Kalender und werdet feststellen, es ist ja gar nicht der 26. Februar. Heute ist ja, bei euch ist heute... Der 2. März. Der 2. März, genau. Ja. Und das heißt, wir sind im Frühling angekommen, zumindest im meteorologischen Frühling. Wir jetzt auch schon? Na, wir noch nicht. Wir haben ja noch Februar, aber mit Erscheinen des Podcasts ist Frühling für die Wetterfrische. Ja. Bevor wir aber abschweifen und über das Wetter reden, erstmal vielen Dank auch an Kalisa. Kalisa war es, ne? Kai und Lisa. Genau. Kai und Lisa, die euch quasi begrüßt haben zum Podcast. Ja, wer mehr von den beiden sehen oder hören möchte, dem sei der Instagram-Account Kalisa_geocaching empfohlen. Oder auch YouTube und der Name sagt auch schon, worum es da geht, ums Geocaching. Also wer es noch nicht tut, hat da die Möglichkeit mal reinzuschauen. Und wer es schon macht, der kann sich da bestimmt ein paar interessante Eindrücke holen. Und auf jeden Fall. Vielleicht das ein oder andere Versteck dann dort entdecken, was man selber mal offenlegen will, ja. Ja. Aber wir haben heute mal was ganz Neues im Podcast. Haben wir gehört, René? Du bist gerade etwas irritiert, habe ich das Gefühl. Nee, du hast gerade so eine Gedankenpause gemacht. Ich wollte das einfach mal wirken lassen. Ah, okay. Ja gut, das ist genau. Das steht als Synonym für ich weiß nicht mehr weiter. Nein, wir haben heute was Neues im Podcast, aber dazu später mehr. Es gibt nämlich dunkle Geheimnisse zu berichten von René und von mir. Was das genau ist, da müsst ihr einfach dranbleiben. Ne? Also ich bin mir sicher, bei meinem Geheimnis, das wissen die wenig. Ich glaube, das weiß nicht mal meine Mutter. Okay. Ja. Also ich bin gespannt sein. Ja, aber bevor es soweit ist... Es gibt ja noch ein paar andere tolle Themen oder besser gesagt tolle Anlässe. Ja. Denn wir haben Geburtstag. Da. Ja, die zweite Staffel des Podcasts ist quasi ein Jahr alt geworden. Genau, Folge 27, das heißt alle zwei Wochen ein Podcast, da kriegt man ein Jahr voll. Ja, so einfach ist es, wenn ihr mal ein Jahr voll kriegen wollt, macht einfach irgendwelche Sachen nur alle zwei Wochen. Genau, schlafen zum Beispiel. Eigentlich. Arbeiten. Ja. Nein, auf jeden Fall super, René. Herzlichen Glückwunsch an uns beide zu einem Jahr Podcast Staffel 2. Mann, ist die Zeit vergangen. Und wie schnell die vergangen ist, muss ich immer wieder feststellen. Hat riesen Spaß gemacht und ich hoffe, es geht noch lange weiter. Ich freue mich schon, wenn diese Wintersaison vorbei ist, dann gehen wir nämlich wieder raus an die frische Luft und erobern Berlin. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, also ich glaube auch, da gibt es noch einiges, wir haben noch einiges vor. Ja. Schauen wir mal. Genau, ich habe noch ein paar Fakten zu unserem Geburtstag rausgesucht. Oh, gerne. Genau, wir haben nämlich insgesamt 29 Stunden, 55 Minuten und 56 Sekunden produziert für euch, wenn man alle Podcast-Folgen der zweiten Staffel zusammen anhören würde. Und das macht insgesamt 2,4 Gigabyte an Speicher, die man braucht. Hey. Ja, interessante Zahl. Und da sieht man schon da so kann man sich ja mal ein Sabbatical machen, ne? Und sich dann die Folgen alle von vorne bis hinten durchhören. Auf jeden Fall, ne? Wäre vielleicht das für Guantanamo, oder? Nee. Was? Natürlich nicht, das war ein Spaß, nein. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe viele Folgen nochmal gehört und ist immer wieder schön, sich zu erinnern. Dadurch, dass es so viele Folgen sind, hat man vielleicht das ein oder andere schon vergessen und das kommt dann wieder schnell ins Gedächtnis. Das ist sehr interessant und ist ja auch spannend, Retro-Folgen zu hören. Ist ja im Fernsehen nicht anders mit alten Serien, deswegen kann man auch mal eine alte Folge hören. Du meinst die richtig alten oder du meinst jetzt die aus der zweiten Staffel? Nicht die von der zweiten Staffel, ich meine die erste, zweite, dritte. Also die aus 2019. So ist es und die sind ja dann doch schon ein bisschen her, ne? Und wir haben ja noch was Tolles, denn in der ersten Staffel unseres Podcasts hast du ja einen mega tollen Geburtstagssong produziert und den würden wir dann vielleicht mal zur Feier des Tages einspielen. Ich muss sagen, ich habe manchmal das Gefühl, du möchtest mich hier bloßstellen im Podcast. Warum? Nein. Ja, also ja, das Geburtstagslied, das war eine Jugendsünde. Aber so jung warst du doch damals noch gar nicht mehr. Komplett handgemacht, ja. Also vielleicht hat das Bild gut dazu. Das war gut. Also wir haben den ja damals öfter gespielt, weil wir auch immer Leuten gratuliert haben. Ich habe immer so ein bisschen abwertend gesagt, das klingt so ein bisschen, schwul, habe ich immer gesagt, ne? Weil deine Stimme so komisch klingt, aber das war überhaupt nicht böse gemeint. Ja, das war einfach nur ein Gesangsdefizit. Damit wollte ich mein Gesangsdefizit ausgleichen. Ja. Nee, du hast es bestimmt verändert, deine Stimme. Aber, wir haben tatsächlich eine Rubrik, dass du mich in jeder Folge bloßstellst. Letzte Folge in den Outtakes. Mir fehlt der Trailer dazu. fehlt nur noch der Trailer dazu. Den kann ich dir ja mal einsingen, wenn du willst. Nein, in den Outtakes die Sache mit dem Geobastard. Ich habe ihn noch nicht getroffen. Wir werden uns jetzt diese Woche tatsächlich treffen. Ich hoffe, er hat den Podcast nicht gehört. Ja, trotzdem Grüße an den Geobastard. Ja, an Olli. Genau. Ja, und, aber guck mal, es hat ja nichts mit Bloßstellen zu tun. Das ist ja alles Material, was du mir lieferst. Und das muss verarbeitet werden. Das ist doch logisch. Da hast du irgendwie drin geschraubt, ja. Was? Nein, alles ungeschnitten. Übrigens, warte mal, heute ist ja offiziell Montag. Am letzten Donnerstag gab es auf Instagram übrigens auch eine Gesangseinlage von 2006. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an den Telefonstreich mit dem Liebeslied. Ganz dunkel. Ja. Du meinst den Throwback Thursday. Genau. Irgendwann in der vierten, ich glaube in der vierten Ausgabe war das damals gewesen, habe ich irgendwo angerufen und ein Liebeslied vorgespielt, einem zufälligen, wie sagt man denn, also ich habe eine zufällige Telefonnummer gewählt. Dein Gegenüber, ja. Genau. Und er hat das Lied vorgespielt und habe dann gefragt, ob das bei meiner vermeintlich Angebeteten ankommen wird. Kann man sich auf Instagram anhören, podcast.iidi. Da gibt es jeden Donnerstag ein Schnipsel, ja, bis zu einer Minute aus einer der aus der ersten Staffel quasi des Podcasts. Erinnere ich mich auch gern zurück. Das waren einige Highlights und einige Knaller, die wir da rausgelassen haben. Ja. Definitiv. Also ja, reinhören lohnt sich. Immer schön den Instagram-Account verfolgen. Genau, so viel dazu. Also, Geburtstag. Da schauen wir mal, macht das jetzt noch ein Jahr hinten dranhängen. Mal gucken, wie alt wir dieses Mal werden. Da bin ich gespannt. Naja, wir sind doch auch noch dann 2048 auf Sendung. Hoffe ich. Weil? Gibt es einen Grund? Nee. Nö, da gehe ich in Rente vielleicht, ja. Achso. Mal gucken. Ne? Ja. Es soll noch lange weitergehen, auf jeden Fall. Aber ein Jahr ist doch schon mal ein guter Meilenstein. Und ja, ich fühle mich nicht zu alt für den Podcast, deswegen machen wir da weiter. Ist doch logisch. Du ja auch. Apropos Rente, ich habe das Gefühl, du übst jetzt schon für die Rente. Du hast jetzt im Moment Urlaub? Ich habe jetzt Urlaub, so sieht's aus. Muss auch mal sein. Genieße die Woche, war ein paar Tage bei Verwandten und jetzt die restliche Woche bin ich hier in Berlin. Ja. Warst du mit dem Zug unterwegs? Gab es da irgendwas Bemerkenswertes? Selbstverständlich. Ich bin doch ein absoluter Bahnfan und fahre gerne mit der Bahn. Bemerkenswertes, bin mal mit dem neuen ICE gefahren. Was ist an dem neu? Wie heißt der jetzt? ICE 6 oder? ICE 4. 4. Also er fährt ja schon eine Weile, aber ich bin selber noch nicht damit gefahren. Woran erkennt man den? An der Innenausstattung zum Beispiel. Okay. Nee, grün sind ja diese Eco, ist ja nur für Eco irgendwas, ne, glaube ich, die grünen Streifen. Also nee, ich bin nämlich auch mit dem ICE gefahren, der hatte einen grünen Streifen. Okay, nur kann durchaus sein, oder, aber wie gesagt, der ICE 4 hat auch rote Streifen, das ist egal. Der ist von der Innenausstattung ein bisschen anders, glaube ich. Hat anderes Kurvenverhalten natürlich, wird ja dafür genutzt, die 4 Stunden von Berlin nach München zu schaffen. Okay. Dafür ICE 4. Wie schnell fährt der da? Hast du mal aufs Tacho geguckt während der Fahrt? Ich war nicht vorne beim Zugführer. Die zeigen doch auf den Bildschirm immer. Die Geschwindigkeit wird auf dem Bildschirm angezeigt. Ich bin leider nur im Abschnitt Berlin-Leipzig gefahren und da kriegt er ja nicht die Höchstgeschwindigkeit hin, da kriegt er 200 in etwa hin. Okay. Aber ich habe jetzt gelesen, der soll beschleunigt werden von, weiß ich nicht, ich glaube 230, 240 auf 260 oder so. Auf bestimmten Streckenabschnitten, um halt flexibler zu werden. Ich bin war jetzt ja auch nichts Besonderes. Ich bin auch diese Woche gefahren nach Hannover mit dem ICE. Das ist ja gar nicht so weit. 240. Ja, nicht schlecht. Na, das ist schon, ich finde es echt sehr erstaunlich und ich muss sagen, ich finde so eine Bahnfahrt auch immer super entspannt, solange man nichts mit dem Handy machen will, weil das ist echt. Immer, also du hast zwar kostenloses WLAN an Bord, ne, aber das kannst du streckenweise auch unter Ulk verbuchen und den naja, jetzt, ist schon gar nicht möglich. Jetzt muss man natürlich mal das technische Hintergrundwissen dazu haben, wie es in einer Bahn funktionieren würde. Ne? Also wir haben ja... hast du es? Wir hatten wir nicht mal berichtet darüber, dass es in der Berliner U-Bahn jetzt LTE gibt? Ja, das vielen, hat man angedeutet. Genau, auf vielen unterirdischen Abschnitten. Und da hatten wir auch interessante Beiträge gefunden, wie das technisch realisiert ist. Und da ist es ja so, dass man hat ja einen Tunnel quasi, wo die U-Bahn dann langfährt. Auf einer freien Strecke ist es natürlich dann anders. Und die Geschwindigkeiten sind natürlich auch ganz anders als bei der U-Bahn. Also es ist natürlich eine technische Herausforderung. Aber bei der U-Bahn hast du im Tunnel doch kein WLAN, oder? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass du... Nur in dem Bahnhof WLAN hast. So ist es. Ja. Im Tunnel also Surfen auf der Bahnfahrt Internet. Macht keinen Sinn. Ja, richtig. Bei mir war das immer so, dann hat sich das Telefon ausgeloggt aus dem WLAN, ist ins Mobile gegangen und in der Zeit sind wir in den Bahnhof reingefahren, weil die U-Bahn-Stationen sind ja nun nicht so weit auseinander. Und dann hat es sich wieder mit dem WLAN verbunden und das Ergebnis war, dass durch das ganze Hin- und Herverbinden du eigentlich gar nicht im Internet surfen kannst, nicht während der Fahrt. Da gebe ich dir mal einen Tipp. Mach doch einfach das WLAN aus während richtig. Der U-Bahn. Nee, das habe ich dann auch gemacht. Ne? Ja. Ich wollte ja nun das WLAN, wenn es vorhanden ist, auch nutzen. Aber es macht tatsächlich nur Sinn, wenn man sich auf dem Bahnhof aufhält. Richtig, ja. Na. Ja, aber wie gesagt, das könnte man mal recherchieren. Aber in Berichten ist ja zu lesen, dass das ein großes Projekt ist der Bahn, das Streckennetz durchgehend auszubauen, um Internet, mobiles Internet bzw. WLAN zu ermöglichen. Und das wird noch ein bisschen dauern, natürlich. Nee, ich muss ja dazu sagen, ich klage ja da nicht wirklich rüber. Es hat ja auch was Gutes, dann macht man während der Bahnfahrt auch mal was anderes. Also ich gucke da tatsächlich auch gerne aus dem Fenster. Ne? Nee, ist tatsächlich so. Ja, mache ich auch. wenn die Landschaft so an einem vorüber zieht, genau. Und schön ist es, wenn man dann so im Bergland ist und das vielleicht ein bisschen geschneit hat, dann sieht das auch immer ganz toll aus. Ja. Oh, du alter Romantiker, du. Da ja, kriege ich jetzt ganz warme Gefühle, wenn du da anfängst, so zu erzählen. Du kriegst warme Gefühle, Mensch. Na. Ja. So weit wollte ich es gar nicht kommen lassen. Damit jetzt auch gar nicht zu romantische Stimmung aufkommt, kurz zu meinem, ich hatte ja so ein kleines Erlebnis gehabt im Zug. Bei mir ist es so, also ich war auf Dienstreise und da bekomme ich die Fahrkarte eben dann gestellt. Also ich muss mich da um nichts kümmern, was richtig cool ist. Ich drücke immer nur noch die Fahrkarte aus und schaue rauf, wann ich an welchem Bahnhof sein muss. Hast du gerade gesagt, du druckst die immer nur aus? Ah ja, ich habe gewusst, dass das kommt. Stöckchen auf Höckchen, keine Ahnung. Also das mit dem Ausdrucken verfolgt mich auch schon seit Jahren. Ich bin ja eine Zeit lang sehr viel geflogen und habe mir halt auch jedes Mal ein Ticket ausgedruckt und wurde immer ausgelacht, wenn ich dieses Papierticket habe mir drucken lassen. Weil ich war, wenn ich an meinem Kunden war, habe ich gesagt, okay, mein Flieger geht nachher, könnt ihr mir das Ticket schnell ausdrucken. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte heute auch das Problem mit dem Handy-Akku. Ich hatte einen Einkaufszettel auf dem Handy-Akku, auf dem Handy und der Akku war fast runter. Ich musste mein Handy ausschalten, damit ich im Supermarkt dann auf meine Einkaufsliste zugreifen kann und noch ein bisschen Restakku habe. Das ist natürlich der Super-GAU, wenn der Handy-Akku runtergeht. Und deswegen auf Papier, ich drucke mir das auf Papier aus und dann ist alles gut. Ja, das sollte man natürlich für den Worst Case schon machen. Das ist gar nicht so verkehrt, René. Aber in der Regel natürlich das elektronische Ticket nutzen. Aber es kann ja immer irgendwas sein, ne? Dass irgendwie die App spinnt und man dann das Ticket nicht vorzeigen kann, dann steht man halt da. Von daher, Plan B ist immer, was aus Papier in der Hand zu haben. Und ich bin also mit Plan B gefahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, hab mir also das Ticket ausgedruckt, hab geguckt, okay, alles klar, ich muss irgendwie um 7:30 Uhr am Bahnhof sein. Bin dann hin, hab's Gleis gefunden, bin in den Zug eingestiegen und der war sehr voll gewesen. Und ich hatte aber dann doch einen Sitzplatz gefunden, ne, an so einem Tisch. Und dann kam Fahrkartenkontrolle, ne? Und ich glaube, wie lange fährt man? 1,5 Stunden nach Hannover? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich dann noch gucken wollen, weil ich umsteigen musste in Hannover, in einen anderen Zug, von welchem Gleis der fährt. Und da habe ich gesehen, dass ich eine Sitzplatzreservierung hatte. Ja, gut. Also es ist gut, was soll man da jetzt noch groß sagen, ne? Ja, na, ich habe ja gesessen, aber wahrscheinlich, ich habe nicht am richtigen Wagen und nicht am richtigen Platz gesessen. Wobei man sagen muss, im richtigen Wagen zu landen ist ja auch eine Schwierigkeit. Also wenn ein ICE oder ein Zug einfährt in den Bahnhof, löst er ja immer eine Völkerwanderung aus. Aber warum? Weil die Wagenreihung, das ist ja ein beliebtes Thema, die Wagenreihung mit dem Würfel bestimmt wird und definitiv nicht mit der übereinstimmt, die angeschlagen ist und auch nicht übereinstimmt mit der, die im elektronischen Anzeiger steht. Okay, die Erfahrung habe ich ehrlich gesagt nicht gemacht. Dafür habe ich noch keine Verspätungserfahrung gemacht. Und da werden jetzt einige Bahnfans aufschreien. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe meine letzten Fahrten immer mit der App gemacht. Und da sieht man ja auch sozusagen die Wagenreihung schon in der App und weiß genau, wo man sich hinstellen muss. Und wenn der Zug sozusagen in einer anderen Wagenreihung kommt, dann steht es ja eigentlich immer dran. Ja. Also, ist meine Erfahrung. Also ich hatte sogar schon die Erfahrung gemacht beim ICE, dass ein kompletter Wagen fehlte. Ich glaube, es hatte damit zu tun, das weißt du vielleicht ein bisschen besser, es gibt Situationen, da brauchst du ein ICE zwei Zugmaschinen. Ja. Oder zwei Züge? Ne, die werden manchmal geteilt, die ICEs. Ja, genau. Das ist bei dem Hannover Zug sowieso so. Der wird ja in der Zugteilstadt Hamm geteilt. Genau. Ja. Nee, und mir ist so, als wenn damals die Situation war, dass der zweite Zugführer fehlte und dadurch ist der Zug nur mit halber Wagenmenge gefahren. Mhm. Naja, das hatte ich jetzt auf dem Rückweg von Leipzig nach Berlin. Da ist der ICE irgendwie hatte einen technischen Fehler und da kam ein Ersatzzug und der war halt nur halb so lang und hatte natürlich auch andere Wagennummern. Ja. Aber es wurde alles angekündigt. Also war keine Überraschung für die Leute. Beim Ersatzzug heißt es ja steig ein und such dir irgendwo einen Sitzplatz. Ne? Ja. Was ich auch noch festgestellt habe, zum Beispiel in Sachsen gibt es schon modernere Anzeigen auf den Bahnhöfen. Die sind in Berlin noch gar nicht eingespielt. Und da siehst du zum Beispiel auch ein richtiges Abbild vom Zug mit den Wagennummern und so weiter auf der digitalen Anzeige. Finde ich gar nicht so übel. Okay. Habe ich in Berlin noch nicht gesehen. Ist wahrscheinlich was die, du meinst Software-Update, diese blauen, was noch fehlt. Die blauen Zuganzeiger? Genau, die großen. Ja, die sind, also der jetzt, wo ich gefahren bin, da wurde tatsächlich, wurden die Bereiche angezeigt, ABCDE und so. Und dann stand da drunter, wo Klasse 1, Klasse 2 oder halt Bordrestaurant ist. Genau, und es wird und das immer mehr mit Symbolen gearbeitet. Ja, und ich dachte, das wäre top aktuell und habe mich nach diesem, weil sie sagten das schon an, dass die Wagen anders gereiht sind und da dachte ich, die unterscheiden sich vom Papierplan, den ich mir nicht angeschaut habe und habe deswegen auf den Anzeiger geguckt, weil ich dachte, der muss es ja dann last minute definitiv richtig haben und es war komplett vertauscht. Also dass da wirklich alle Leute aus so einer rechten Bahnsteighälfte sind nach links gelaufen und alle aus der linken Bahnsteighälfte sind nach rechts gelaufen. Aber das ist ja der Trick, wenn es heißt, andere Wagenreihung, dann hast du keine Skizzen, weil ja, aber wenn es an dem digitalen Anzeiger steht, also ja, das ist einprogrammiert halt, ne? Ist halt im Computer. Ich dachte, es wäre da aktuell, aber da habe ich zu sehr in die Technik, zu sehr in die moderne, digitale und schnelle Technik vertraut. Aber wie gesagt, also Bahnfahren finde ich klasse und wie gesagt, auch mit der Bahn-App finde ich auch super. Und nutzt du eigentlich den Komfort-Check-In? Wahrscheinlich nicht, sonst hättest du ja deinen Sitzplatz bemerkt. Beim Fliegen ja. Beim Fliegen ja, okay. Ich habe, was ich gehört habe, ist, dass man jetzt im Zug ohne gelöste Fahrkarte einsteigen kann. Und dann, also da wurde mal gesagt, Leute, die keine Fahrkarte haben, können in Wagen sowieso ganz bequem über den DB-Navigator einchecken oder irgend sowas oder keine Ahnung. Ich glaube, das ist eher gemeint, wer die App nutzt, kann Komfort einchecken, so rum. Und die werden dann nicht kontrolliert. Okay. So kenne ich das. Fahrkarte brauchst du schon, wenn du in den Zug einsteigst. Okay. Ne? Geht nur darum, du kannst in der App sagen, ja, ich habe jetzt meinen Sitzplatz erreicht und bin da. Und dann sieht es der Schaffner oder das Zugpersonal und geht dann an dir vorbei bei der Fahrkartenkontrolle. Ah, okay. Ja, cool. Ne? Ignoriert dich einfach eiskalt. Ja, ich glaube, das beschleunigt so die Fahrkartenkontrolle auch. Ja, und ich habe mich gefragt, ist es gut oder schlecht fürs Zugpersonal? Nur gut, die können schneller Pause machen. Ja. Nein, übrigens, kleiner Tipp für alle, die in Berlin unterwegs sind und eine S-Bahn-Fahrkarte haben. In Berlin kann man tatsächlich mit der Eisenbahn, also mit dem Zug, durch Berlin fahren zum S-Bahn-Tarif, gilt aber nicht für den ICE. Und auch nicht für den Intercity. Nur für den Regionalverkehr. Ja, muss man mal auf das Anzeigeschild gucken, überall wo RE steht, ne? Da kann man mitfahren, sind in der Regel Doppelstockzüge. Also ich habe zumindest so einen alten, habe ich noch nicht erlebt, aber so Doppelstockzüge. Ich nutze das nämlich gern, wenn hier S-Bahn-Ausfall ist. Dadurch, dass ich am Ostbahnhof sehr viel vorbeikomme, habe ich dann gut die Möglichkeit, vom Ostbahnhof zur Friedrichstraße mit einem Regionalzug zu fahren. Und viele wissen das nicht und das ist immer sehr witzig dann, wenn man im Regionalzug dann ist, auf dem Weg vom Ostbahnhof zur Friedrichstraße, über Alexanderplatz, also da hält er auch, dann sieht man am S-Bahnsteig die Leute, wie sie sich auf dem Bahnsteig stapeln und du fährst an dieser Menschenmenge vorbei. Ja, das wird ja dann jetzt nicht mehr passieren, wenn du so ein Geheimnis jetzt verraten hast. Ja, ich finde es aber auch gut, dass man, das wollen wir auch erreichen, dass ihr hier ein paar Sachen erfahrt, die ihr vorher noch nicht wusstet. Insider-Info. Wir verraten ja auch in jeder Folge ein Geheimnis. Nein, in dieser Folge verraten wir zwei Geheimnisse. Genau. Plus das Zuggeheimnis, also drei. Das Zuggeheimnis, genau. Das haben wir ja jetzt sozusagen abgefrühstückt. Gelüftet, ja. Ja. Du hast ja schon gesagt, im Zug gibt es ja auch Monitore. Kann man denn da Fernsehen gucken eigentlich? Nee, da aber Netflix habe ich mega, versucht, hat mega nicht geklappt. Mega Überleitung, ja. Absolut, ja. Genau, Fernsehen. Wir sind ja so ein bisschen TV-affin und haben da mal so ein bisschen die Augen offen und da stolpert man natürlich über die eine oder andere Sache. Bevor wir aber zum richtigen Fernsehen kommen, wollte ich nochmal kurz aufgreifen. Ich hatte in der letzten Folge über den Marius Sixtus, glaube ich, aufgrund unserer Richtig. Ankündigung, ne, hatte ich von Marius Sixtus berichtet und ich kam nicht auf den Namen des Videopodcasts. Da habe ich nochmal nachgeschaut. Das war der elektrische Reporter. Der Podcast ist vor 2005 quasi gelaufen. Den gibt es aktuell, glaube ich, nicht mehr. Und der wurde vom ZDF geholt. Also der hat das erst nochmal als Podcast gehabt und ist dann damit zum ZDF gewechselt. Und kann man sich auf YouTube angucken. Muss man mal schauen. Ich glaube, Blinken TV bei YouTube. Mhm. Das ist der elektrische Reporter. Und der hat das ganz cool gemacht. So, das ist so dieser alte Rundfunkstil. Ne? Und das ist alles so staccato-mäßig gesprochen, so wie die Begrüßung von Marc, der an dieser Stelle auch herzlich gegrüßt sei, in der letzten Folge. Genau, da bist du dann da drauf gekommen und der wurde halt von den Medien entdeckt. Ne? Und da gibt es, glaube ich, auch einen interessanten Wikipedia-Eintrag. Also wir verlinken das einfach mal in den Shownotes. Gibt es einen elektrischen Reporter? Auf jeden Fall gibt es da Informationen. Ja, Marius Sixtus, genau. Das hatte ich nämlich geschaut und kann man sich auch über diese Person nochmal informieren. Verlinken wir gerne. Herr Stefan, du bist so die Traumvorstellung von Zuhörer. Ne? Du hörst dir das an und sagst dann, oh, das klingt ja interessant, das werde ich mal mir genauer angucken. Ja. So sieht es aus. Sehr gut. Der perfekte Zuhörer. Du bist unser perfekter Zuhörer. Nicht nur Moderator, auch Zuhörer. Das seid natürlich ihr. Ja, ihr alle da draußen an den Radioempfangsgeräten. Und deswegen hat Stefan jetzt noch einen richtig heißen Tipp für euch. Einen heißen Tipp? Achso, ja, natürlich. Wir sind ja, ist ja kein Geheimnis. Absolute Fans von Kurt Krömer. Und deswegen wollten wir es uns nicht nehmen lassen, auf seine aktuelle Staffel von Che Krömer hinzuweisen. Läuft jeden Dienstag im Rundfunk Berlin-Brandenburg im RBB. Und sehr empfehlenswert. Sehr empfehlenswert. Wir sind so sehr Fan. Ja, war lange ruhig um Krömer, aber mittlerweile ist er wieder im Fernsehen. Wir sind so sehr Fan von Kurt Krömer, dass wir uns auch immer mit "Na du alte Kackpratze" begrüßen. So ist es, ne? Aber natürlich, wenn die Mikrofone aus sind, selbstverständlich. Ja. Nee, die Sendung von Krömer ist wirklich sehr empfehlenswert. Wer den nicht kennt, den Krömer, der hat einen leichten Schuss. Der Krömer hat einen leichten Schuss, nicht der ihn nicht kennt. Nee, stimmt. Das muss man jetzt aufpassen. Er ist Neuköllner, also gibt er zumindest vor. Und er hat in seiner Sendung Che Krömer, hat er in der ersten Staffel, funktioniert das Konzept noch hervorragend, Leute, denen, glaube ich, nicht klar ist, dass sie dort nicht zu einem Interview sind, sondern die dort, ich glaube, er hat so bezeichnet, ich möchte ihn jetzt nicht zitieren, so habe ich es verstanden, möchte ich dazu sagen, er lädt Arschlöcher ein, die er dann eben so ein bisschen bloßstellt. Ja, das ist zum Teil sehr unterhaltsam. Die Gäste, die er da so hat, also mir fallen jetzt, das Konzept musste dann geändert werden, weil die Leute nicht mehr kommen wollten, aber mir fällt ein, der Amthor war da, junger CDU-Politiker, sehr, sehr witzig, sehr, sehr, ich möchte gar nicht spoilern, aber Krömer stellt ihm mal Sachen hin. Ja. Super unterhaltsam. Also in der Mediathek kann man sich das mal anschauen. Ja, ist auch sehr empfehlenswert, die Folge mit Kretsche, ne, hier dem Basketball-Handballspieler. Genau, der hat ihm richtig Paroli geboten. Das war ja auch dann schon das geänderte Konzept, ne? Ja. Da hat man gemerkt, zwischen den beiden prickelt es auch, da funkt es so richtig. Also die kennen sich ja auch anscheinend sehr gut. Aber das macht so eine Sendung aus. Wenn beide gut zusammenspielen, dann wird es nochmal eine Runde witziger. Mhm. Die Tomala war da gewesen, da muss ich ganz ehrlich sagen, die fand ich ein bisschen aufgesetzt und jetzt nicht so doll. Nee, da hat man sich zwar auf die Tomala gefreut, aber die Sendung war dann ein bisschen ernüchternd, fand ich. Ja. Nee, der erste Typ, den fand ich ganz unterhaltsam, den hat es ja eiskalt erwischt. Der kam ja ich weiß nicht, wer es ist, irgend so ein Motivationscoach, der war doch auch irgendwie im Gefängnis oder so, ne? War da nicht irgendwas? Naja, also das war ein sehr unangenehmes Gespräch, definitiv für den Gast. Ja. Gut. Aber wie gesagt, Che Krömer, Rundfunk Berlin-Brandenburg, schaut es euch in der Mediathek an oder dienstags um 22 Uhr, glaube ich, 22.30 Uhr im RBB. Für die unter euch, die dem Französischen nicht mächtig sind, Che Krömer. Also CHIZ, Chess, ne? Ja. Zu Gast bei Krömer. Genau. Quasi. Ne? Ja, jetzt haben wir genug Werbung gemacht, René. Werbung, gute Überleitung, Stefan. Ja. Du bist ja. Ich habe mich vorbereitet, ne? Es ist ja, ich hau hier einen Knaller nach dem anderen raus. Einen Knaller nach dem nächsten. Ja, Werbung, ich klopfe mal kurz auf die Schulter, ja. Und zwar Live-Werbung. Du hattest mir das zugespielt, das Thema Live-Werbung, sehr interessant. Ja, was ist denn Live-Werbung? Live-Werbung. Im TV. Es gab, genau, im TV gab es am letzten, nee, vorletzten Freitag in der Sendung Kristall darf er das bei RTL eine neue Werbeform, und zwar Live-Werbung. Kristall hat auf seiner Bühne quasi live Werbung gemacht und ja, das wurde nur für den Zuschauer ersichtlich, dass eingeblendet war, dass das jetzt eine Werbeform ist. Sonst hätte man es vielleicht gar nicht gemerkt. Ja, aber es ist aber nicht neu. Gelungen. Das ist nicht neu. Ja. Weil ich habe mich, als du mir davon berichtetest, habe ich mich erinnert, das schon mal gesehen zu haben. Und bereits 2016, ich weiß nicht, ob das erste Mal war, dass sowas gemacht wurde, auf jeden Fall sehr unterhaltsam bei Zirkus Halligalli. Da empfehle ich auch nochmal einen Blick auf YouTube zu werfen, wenn man dort nach Live-Werbeblog sucht und vielleicht noch Klaas und Joko oder irgendwas dazu packt, dann müsste man relativ schnell zu einem Video kommen, wo ein Werbeblog, ein Live-Werbeblog aus der Sendung Zirkus Halligalli zu sehen ist. Super, super unterhaltsam. Es ist tatsächlich so, die haben so einen langen Tisch, da stellen die sich dann hin und holen dann unter der Theke die Artikel vor, die sie bewerben. Und das machen die halt auf ihre unterhaltsame Art und Weise. Ja, also muss man sich unbedingt angucken. Ja, also ich fand's witzig. Ja, ich meine, Ideen hat man, und das, wie du schon sagst, das bleibt ja dann irgendwie auch dann irgendwie haften, ne? Also man redet drüber und damit haben die Werbenden schon gewonnen, ja. Also da schaltest du auch nicht weg, da muss man sagen, das ist wirklich eine sehr clevere Werbeform, weil gerade bei Comedians, glaube ich, funktioniert das hervorragend. Also bei so einem Nachrichtensprecher wird es wahrscheinlich jetzt nicht so unterhaltsam sein und ja, genau. Ich hatte es aber voll erinnert, als ich diesen Live-Werbeblog bei Zirkus Halligalli gesehen habe, an eine Sendung, die dieses Konzept ja schon ewig fährt und schon gar nicht mehr am TV ist. Der Preis ist heiß. Ja, das war ja voll 90er. Ja, das ist ja original auch dasselbe Konzept. Da wird halt, also da geht es ja nur darum, den Artikel zu zeigen, ne? Ja, aber letztendlich waren ja die ganzen Game-Shows in den 90ern auf Werbung aus, ne? Also nimm mal hier, geh aufs Ganze, der Preis ist heiß, wie du schon gesagt hast. Glücksrad, da ging es ja auch letztendlich um viel Werbung. Aber eine Alternative dazu gibt es heutzutage nicht, ne? Naja, es gibt ja diese Remakes von Glücksrad oder der Preis ist aber heiß. Aber das hat nicht mehr denselben Charakter und dieselbe Anziehungskraft. Nein, nein. Die sind mittlerweile in die Spartenkanäle abgerückt und ja, haben halt auch eher überschaubare Quoten. Ja. Ich glaube, das Konzept ist ausgestorben. Aber was wiedergekommen ist, was ich ja für ausgestorben hielt, sind Nachmittagstalkshows. Ja. Da richtig. War ich sehr überrascht, dass da, ich glaube, ist das RTL, irgendein. Die haben einen neuen Versuch gewagt. Sender ist da mit, ich glaube, auch alten Gesichtern. Ich glaube, der Oliver Geissen, kann es sein, dass der jetzt wieder. Oder täuscht mich da? Nee, Marco Schreil. Okay. Ja, dann ist es RTL. Der talkt jetzt nachmittags, genau. Ja. Ich frage mich, gucken, wer um die Uhrzeit den Fernseher einschaltet. Heute habe ich Kaffee getrunken und gezappt und bin da zufällig stehen geblieben. Ja, ja, wahrscheinlich ist es auch, wird es für TV Now produziert. Ich buchstabiere das mal für euch. TVNAU.de. Ihr werdet jetzt lachen und sagen, ist ja blöd, das ist ein englisches Wort, aber man findet es tatsächlich unter dem Aufruf auch. Ja. Sicher ist sicher. Hat man sich die Domain gesichert. So sieht's aus. Ne? Da hast du jetzt ja schon wieder ein Geheimnis verraten, das gibt's ja nicht. Oh, ja, Stefan, ich glaube, jetzt wird es auch langsam, was die Geheimnisse betrifft, ziemlich eng, ne? Schwitzt genau. Du schon? Ja, so ein bisschen, aber nur, weil ich eine Jacke anhabe und es hier ein bisschen warm ist gerade. ja, aber wir hängen so ein bisschen im Zeitplan, also wir müssen unbedingt aber die Geheimnisse machen, die können wir jetzt nicht rausschmeißen aus dem Konzept, das wäre blöd. Mal, ne? Dann machen wir die Geheimnisse jetzt. Also, für euch zur Erklärung. Das wir haben ein neues Spiel für euch. Ja, mal gucken, ob es eine Serie wird, aber so viel Geheimnis habe ich gar nicht. Ja. Und zwar geht es darum, jeder von uns, René und ich, stellen euch drei Geheimnisse vor. Und von diesen drei Geheimnissen ist nur eins wahr und die anderen beiden erstunken und erlogen. Das sind düstere Geheimnisse, aber können auch total harmlose Geheimnisse sein. Ein harmloses Geheimnis? Naja, was jetzt nicht. Also ein harmloses Geheimnis ist doch so eins, wo man reagieren würde mit, hast du mir gar nicht erzählt. Ja, und vor allem das Problem ist ja, nach der Sendung ist es kein Geheimnis mehr. Ja. Verstehst du? Genau, und weil ihr ja nicht mitraten, also ihr könnt gerne mitraten, aber weil wir jetzt nicht abwarten wollen, bis ihr mit euren Ideen um die Ecke kommt, würden stellvertretend Stefan und ich das Geheimnis des jeweilig anderen erraten. Wir müssen uns jetzt nur einigen, Stefan, wie lange Ratezeit wir uns dann gegenseitig geben. Ich würde spontan eine Minute sagen, das kriegt man schon hin, glaube ich, in einer Minute. Das heißt, ja. Also wir werden gleich mal kurz und knapp, wird Stefan fängt an, haben wir vorhin ausgewürfelt, wird Stefan seine drei vermeintlichen Geheimnisse nennen. Ja. Er wird das auch ganz kurz begründen, also er wird Geheimnisse nennen und wird kurz begründen, warum er dieses, also ja, ihr werdet es gleich merken. Und im Anschluss werde ich dann mal gucken, dass ich innerhalb von einer Minute dem Stefan auf die Schliche komme und herausfinde, was denn das wahre Geheimnis ist. Okay, gut. Dann kommen jetzt meine drei Geheimnisse. Geheimnis Nummer 1. Ich habe mal Touristen den falschen Weg in Berlin erklärt. Geheimnis Nummer 2. Ich habe mal für Jugendliche Alkohol im Supermarkt gekauft. Und Geheimnis Nummer 3. Den Film Titanic habe ich mir über 10 Mal angeschaut. Gut, also Stefan, gleich mal vorweg, ich vermute, dass alle drei Sachen stimmen. Also, dann müssen wir jetzt ja wohl entscheiden. Jetzt läuft deine Zeit, die Minute läuft. So, dann. Du musst dich jetzt mit Fragen irgendwie. Jetzt glaub mir nicht meine Zeit. Taktik. Ja, merke ich schon. So, den Film Titanic hast du jetzt hier mal angeguckt. Okay, dann sag mir mal bitte, wie alt ist die Hauptdarstellerin? Ist die eher sehr alt oder jung? Na, damals war sie noch jung. Okay, alles klar. Ich kann dir sagen, nein, Leonardo DiCaprio und Kate Winslet, also, boah, Traumpaar. Dann, warum kaufst du Kindern Alkohol? Ne, wir waren doch alle mal jung. Außerdem haben die mich quasi überfallen. Die standen plötzlich mit einer Flasche Wodka vor mir und Geld und haben gesagt, können Sie das für uns kaufen? Wir sind noch keine 18. Und wir sind hier, die waren aus einer anderen Stadt, irgendwie aus Thüringen und wollten und irgendwie eine Party machen. Die waren offensichtlich auch stärker als du. Naja, das nicht, nein. Ich erhöhe mal auf 2 Minuten, weil ich möchte noch eine Frage zu deinem ersten Geheimnis, ja, was ich schon wieder vergessen habe, stellen. Was war dein erstes Geheimnis? Ich habe Touristen den falschen Weg erklärt. Ja, warum hast du denen den falschen Weg erklärt? Das passierte im Eifer des Gefechts. Wir standen irgendwie am Alexanderplatz und die wollten irgendwie zum Reichstag. Und da kam gerade der Bus und ich habe irgendwie gedacht, ach Mensch, das ist ja der richtige Bus. Aber ich habe, als er dann weggefahren ist, habe ich gesehen, oh, das ist ja doch die falsche Nummer. Aber ja, passiert halt, ne? Ja, also Stefan, das kann ich dir echt nachvollziehen. Und ich glaube daher, dass das dein Geheimnis ist, weil ich weiß auch, dass du nie gegen das Gesetz verstoßen würdest, dass du eine echt gute Seele bist und daher glaube ich, du hast wirklich versehentlich, weil du wahrscheinlich ein bisschen desorientiert warst, Leute in die falsche Richtung geschickt. Okay, wollen wir das jetzt auflösen? Ich würde sagen, also, fang mal hinten an. Ich habe Touristen den Weg falsch erklärt. Das ist mein Tipp. Deine Lösung. Okay, gut, fangen wir mal hinten an. Den Film Titanic habe ich mehr als 10 Mal geschaut. Definitiv nicht. Sag mal ganz ehrlich, ja, also Titanic, den habe ich vielleicht mal beim Zeppen reingeschaut. Ich aber auch. Für dich zur Erklärung. Um Gottes Willen. Es ist ich glaube, ich habe ihn auch nur einmal gesehen und nur halb, weil da war noch eine junge Dame involviert und da war ich nicht so bei der Sache. Es ist so, dass da eine ältere Dame, glaube ich, das fängt ja in der Vergangenheit an, in der Gegenwart an und ist eine Rückblende. Deswegen, glaube ich, habe ich dich an der Stelle relativ gut enttarnen können. Obwohl ich es dir fast zugetraut hätte, dass du dir 10 Mal so eine Schnulze anschaust. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Also Titanic habe ich 0 Mal geschaut. Ja. Na? Was mit den Jugendlichen? Dann kommen wir zu den Jugendlichen. Ich muss dir sagen, René, das ist mein absolutes Geheimnis. Wirklich? Ich habe mal im Supermarkt, ja, ist mir passiert, plötzlich dann die da mit einer Flasche Wodka und haben gesagt, können Sie das für uns bezahlen? Hier haben Sie das Geld. Und ja, und die haben sozusagen draußen sozusagen gewartet. Und als ich dann durch die Kasse war, kam einer von denen und hat es dann entgegengenommen. Haben die sich wenigstens bedankt bei dir? Na klar, na klar. Die haben das gleich, die Flasche direkt unter die Jacke und dass keiner sieht irgendwie. Ja. Nee, und die kamen, ich glaube, die kamen sogar aus Thüringen und wir haben ja bei uns so eine Jugendherberge quasi und da haben die genächtigt und die wollten abends eine Party machen. Und ich habe auch kurz überlegt, aber es ging so schnell und habe mir gedacht, ach naja, komm, die sahen jetzt für mich auch nicht so jung aus mehr und halbwegs vernünftig, von daher. Hinterher habe ich natürlich ein bisschen überlegt, war das jetzt gut oder nicht, aber am Ende waren wir doch alle mal jung und hätten uns gefreut, oder? Okay, na, den Spaß kann man, den Spaß kann man den schon mal gönnen, ja. Auf jeden Fall. Na, aber, wem hast du das? Hast du das jemandem schon erzählt? Ja, ich habe natürlich am nächsten Tag so Kollegen und so gesagt und die haben alle gesagt, ja, ach, na, dann hätten wir auch gemacht, so nach dem Motto, ja. Okay. Und dann hatte ich kein schlechtes Gewissen. Deine Mutter, weiß die das? Nein, die weiß es nicht. Gut, dann werde ich deine Mutter mal anschreiben, dass sie sich mal den Podcast anhören soll. Okay. Wenn du das machst, dann haben wir noch ein Geheimnis. Ich bin jetzt wirklich, ich bin schockiert. Wirklich. Du bist schockiert. Ich bin schockiert. Ja. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte jetzt gedacht, das ist irgendwie, du hast heimlich mit zwei Kuscheltieren im Bett gelegen, eins links, eins rechts und die haben beide nichts voneinander gewusst. Ja. So nötig haben. Geh doch nicht immer von dir aus. Okay. Aber ich würde sagen, René, es steht 1-0 für mich. Ja, definitiv. Dann, bevor wir eine kleine Verschnaufpause. Genau, definitiv, bevor wir zu meinen Geheimnissen kommen, ist da eine Verschnaufpause. Da bin ich schon gespannt. Und die Pause kriegen wir auch gut gefüllt mit ein bisschen Musik. Musik. Und wir hören im Hintergrund schon den Hit der letzten Woche. Ja. Denn wir haben gefragt, wie heißt dieses sehr oft gecoverte Lied aus den, ich glaube, 1960ern? Von 61, glaube ich. Gleichnamiger Film von aus den 80ern und tatsächlich gesungen von John Lennon, von Muhammad Ali, von der Kelly Family und von wem noch? Ach, Benny King oder so, ja. Also der Song heißt Stand By Me, peinlich, ey. Und der wurde von Benny King, genau, von Benny King erstmals gesungen und dann sehr oft nachgesungen. Stefan hat es erraten. Und ihr, ja, wisst ihr selber, ob ihr es erraten habt. Genau, und beim letzten Mal hatte ich ja gesagt, ich habe es auf die letzten Meter erraten, einfach weitergesungen. Und jetzt spannen wir mal den Bogen zum neuen Song. Also spannt eure Ohren auf. Gleich kommt der neue Song von René. Ja, ich würde vorne weg muss Tipps zugeben. Geben. Ja. Ja, gib mal erstmal zu. Ich muss zugeben, ich habe ihn sofort erkannt. Okay. Na, ich habe ja gesagt, das wird leichter. Genau. Also der folgende Song ist aus dem Jahr 1981. Ja. Es ist eine Platz 1 in Großbritannien. Echt? Okay. Und Platz 21 in Deutschland. Und das ist eine super bekannte Band. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe ein Cover von diesem Song in den 90ern gehört. Ja. Und habe dann erst den Originaltitel aus dem Jahre 81 gehört und dachte, der 81er covert den 90er. Das ist manchmal so, ne? Dass man mit Liedern aufwächst, die eigentlich gecovert sind und die Originale erst später erfährt, ja. Ja. Und ich wette, ihr werdet es auch sofort erkennen. Deswegen muss ich sagen, viel Spaß beim Raten und Mats ab. René, da wären Erinnerungen wach. Bei mir auch. Mir wird ein bisschen kalt. Ja, ich habe mich nämlich erinnert, kennst du noch Anna? Ja, kenne ich noch, natürlich. Ja, und also für euch, liebe Zuhörer, wir haben ja mal eine gemeinsame Arbeitsstelle gehabt, und wo wir uns kennengelernt haben und hatten, war es eine Praktikantin, Anna? Ich glaube ja, ne? Ja, ja. Genau. Und die hat sich eine Zeit lang meinen MP3-Player immer ausgeborgt, und da war genau dieses Lied drauf. Ach so, das Original oder das aus den 90ern? Aus den 90ern, würde ich sagen. Ah, okay. Hm. Ja. Und genau, da konnte ich mich dran erinnern. Und das Witzige war, weil sie sich ja immer meinen MP3-Player ausgeborgt hat, habe ich irgendwann dann auch mal so eine Ansage wie im Radio gemacht irgendwie. Und dann so, wenn sie es gehört hat, habe ich dann gesagt, und jetzt, da und so weiter. Dann kam die Musik los. Jetzt hätte ich es fast verraten. Wirklich? Ja. Ey, und dann kam sie irgendwann zu mir und meinte so, Stefan, das brauchst du nicht machen. Echt? Das ist sehr geil. Genau. Du, das Mixtape, was du gemacht hast. Du hast quasi eine ganz spezielle Form des Mixtapes erfunden. Mit Ansagen zwischendrin. Genau. Ja. Sehr geil. Aber sie hat mich klar abgewiesen. Nein, war eine schöne Zeit, und ich erinnere mich gern an Anna, und du sicherlich auch. Ja, ich erinnere mich groß, auch gerne. Groß, blond zurück. Und schlank. Ey, war das Mist. Jetzt ein Versprecher? Ich weiß es nicht. Was du einen Buchstabe auslösen kannst. Ja. Genau. Ja, deswegen, falls du uns jetzt hörst, Anna, liebe Grüße. Du bist ja, ich weiß gar nicht, wie alt sie jetzt schon ist. Aber du bist jetzt bestimmt schon 20 Jahre älter. Ja, wir ja auch. Ja, wir ja auch, Anna. Ne? Ja, war eine schöne Zeit, oder, René? Ja, ich erinnere mich gern zurück. Ja. Siehst du. Ja. Gut. Gut. Aber Spaß jetzt beiseite. Bin ich jetzt wird's ernst. Ernst aus der Ecke. Und jetzt geht's weiter mit deinen Geheimnissen, René. Alles klar. Ich bin ja sowas von gespannt. Also gleich zur Info, ich werde an meine Geheimnisse tatsächlich noch, ich werde nicht nur den Fakt hinstellen, sondern werde natürlich, um es dir ein bisschen schwieriger zu machen und dich zu verwirren, werde ich dazu noch eine Begründung abgeben. Ganz kurz, ja? Okay. Na also, dann bitte. Geheimnis Nummer 1. Ich schlafe mit Schlafmaske und Ohrenstöpsel, weil mich der Mond blendet. Geheimnis Nummer 2. Ich liebe Wurstwasser, weil es einfach gut schmeckt. Okay. Geheimnis Nummer 3. Ich habe die Angewohnheit, dass ich alle paar Minuten auf die Uhr schaue, aber ich weiß nicht wirklich warum. Gut, das waren meine drei Geheimnisse. Gott, ich würde dir alles drei zutrauen, ehrlich gesagt. Ich werde jetzt mal... Echt jetzt? Ich werde jetzt mal den Timer starten, und du kannst dir schon mal Gedanken machen. Okay, also das mit der Uhr, das ist ja menschlich. Und ich weiß, du hast ja auch eine Uhr. Ich habe meine Armbanduhr damals abgeschafft, als ich ein Handy bekommen habe, weil was soll ich mit zwei Uhren? Aber du bist ja wieder so ein Typ, du bist mit der Zeit gegangen und hast dir so eine, ist glaube ich auch so eine Fitnessuhr, ne, die du hast. Das ist ein Smartwatch. Da kann man natürlich schnell mal drauf gucken. Der Mond, also du hast gesagt, Schlafmaske und Oropax. Ja. Der Oropax wollte ich jetzt nicht, weil... ist Werbung, ich weiß. Nee, ich will es nicht sagen, Ach, ist scheißegal, Vanessa ist ja nicht hier. Es hat ein bisschen mit Vanessa zu tun, mit den Oropax. Aber mehr möchte ich gar nicht sagen. Okay, weil sie Waldarbeiterin ist, sozusagen. Stefan, verteilst du dir das mit dir? Ich habe nichts gesagt. Ich schreibe dir nachher mal. Ja. Okay, alles klar. Der Mond blendet, aber ihr habt doch Gardinen im Schlafzimmer. Ja, das Problem ist, dass die Gardinenstange von einem Vollpfosten angebracht wurde. Das war nicht ich. Und da ist so ein breiter Spalt, dass ungünstigerweise ich genau im Mondschein liege. Mhm. Okay, das halte ich aber für unrealistisch, ehrlich gesagt. Wurstwasser. Schmeckt. Also ich hab schon von vielen gehört, dass sie Wurstwasser trinken. Und das hat nichts damit zu tun, dass man schwanger ist oder nicht. Wurstwasser ist gesund. Ja, ich nehme die Würste am liebsten raus und können mir am liebsten die Dose komplett hinterdrücken, aber nur die Flüssigkeit. Genau. Okay, bin mal ein bisschen verrückt und ich sage, dein Geheimnis, du trinkst Wurstwasser. So, okay. Dann würde ich sagen, ich fange auch mal hinten an. Ja. So, alle paar Minuten auf die Uhr gucken. Also ich trage eine Uhr, aber ich gucke tatsächlich nicht alle paar Minuten drauf. Das war quasi erstunken und erlogen. Mhm. Ja, mit der Gardine hier, das ist es vielleicht. Es ist tatsächlich so, dass sie Wurstwasser mag. Nein, ja. Also es ist so, ich mag tatsächlich fast jede Flüssigkeit, die aus einer Dose kommt. Also wenn wir irgendwie Ananas oder so haben, die Dose aufmachen. Also ich kann diese Flüssigkeit, ich trinke die. Ich weiß, es gibt Leute, die finden das wirklich eklig. Na, bei Ananas-Dosen ist es doch okay. Also ja, das macht man doch. Auch ein Glas Kirschen, die machen ja auch den Saft raus. Und bei Wurst, es ist, ich hatte neulich so ein Glas mit Brathering und ich habe es nicht ausgetrunken, das Wasser, aber ich könnte schon trinken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich hoffe, jetzt schalten nicht die ganzen Leute ab. Die werden sagen, eklig ist der eklig. Oder ich habe morgen hier vor der Tür die ganzen angefangenen Dosen und kriegst Fanpost mit Wurstwasser genau. Zu stehen. Wenn wir mal auf der Bühne stehen, bewerfen sie dich mit Wurstwasser. Nee, ist doch eine schöne Suppe. Wir haben übrigens tatsächlich mal, könnt ihr auch mal nachmachen, eine kleine Anregung, einen Einkaufszettel geschrieben, also ich mit meinen Kindern, einen vermeintlichen Einkaufszettel, da haben wir sowas aufgeschrieben wie 2 Liter Wurstwasser, keine Ahnung, dann ein Einhornsteak und so eine ganz abgefahrenen Sachen. Und den Einkaufszettel haben wir dann bei anderen Leuten in den Einkaufswagen platziert. Ja. Wieso das denn? Das ist eine witzige Sache. Ja, aber cool. Also, wie gesagt, ich finde es nicht eklig, weil ich habe es auch schon in so Ratgeber- oder Verbrauchersendungen gehört, dass es nicht so schlecht sein soll. Trinkt mehr Wurstwasser. Genau, mehr Wurstwasser braucht das Land. Eigentlich müsste man der Getränkeindustrie mal sagen, warum gibt es keinen Tetrapack mit Wurstwasser? Ja, kommt jetzt vielleicht. Das ist halt ein schwieriges Thema, ne? Und dadurch, wenn wir das jetzt hier an die Öffentlichkeit bringen, vielleicht wird da jetzt sich gleich ein Markt öffnen. Wir haben eine Marktlücke entdeckt, genau. Ja, oder wir schaffen. Übrigens ganz kurz. Aber ich muss sagen, René, Zu der Sache noch mit dem Licht. Ich habe tatsächlich mal so gewohnt, dass ich von der Straßenbeleuchtung nachts angeleuchtet wurde und da war wirklich ein Spalt in so einer senkrechten Jalousie, dass mir die Straßenlaterne ins Gesicht geblendet hat. Aber weil du ja weißt, dass ich nicht so tief wohne, dachte ich, kommt richtig. Diese halbe Wahrheit mit der Laterne nicht gut rüber. Also die Geschichte ist quasi halb wahr, aber eine Schlafmaske trage ich definitiv nicht. Schläfst du nicht, aber die Ohren, ja. Auch nicht. Nee, auch nicht. Nicht. Nee, nee, nee. Okay, und dann ist es mit Vanessa auch ja, das stimmt gelungen. Auch nicht. Okay, scheiße, wie kann man eine Nachricht wieder löschen? Nein, okay, habe ich gerade dieses böse Wort gesagt mit SCH? Es tut mir leid. Löschen? Muss ich das raus? Genau, löschen. Ah, sehr gut, René. Habe ich gerade löschen gesagt? Okay. Super, das war eine gelungene Premiere von unseren skurrilen und schlimmsten Geheimnissen. Und ihr könnt übrigens, wenn ihr Bock habt, uns auch 3 Geheimnisse zuschicken und dann würden wir auch eure Geheimnisse erraten. Vielleicht sorgt das auch dafür, dass sich Menschen dann nicht so alleine fühlen. Vielleicht ist jetzt tatsächlich auch die Situation entstanden, dass jemand unter euch sagt, geil, ich bin nicht der Einzige, der Wurstwasser liebt. Ja, genau. Ihr seid ein Teil von uns. Vielleicht können wir mal zusammen eine Wurstwasserverkostung machen. Genau. Oder wir fahren mal in eine Wurstwasserfabrik. Ja, nee, schönes Wort, Wurstwasser. Ja. Aber René, Feedback ist schon mal richtig. Also, wie gesagt, ihr könnt uns eure Geheimnisse verraten. Aber dazu müsst ihr erstmal wissen, wo wir zu finden sind. Und jetzt du, René. Genau, also wir sind zu finden im Internet bei iTunes, Google Podcasts oder auf irgendeiner anderen Podcasting-Plattform, außer Spotify im Moment noch. und da habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr nach irgendwas ist, doch immer sucht, unseren Podcast zu finden und da einen Kommentar abzulassen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben an podcast@juba.de. Oder ihr geht auf Instagram auf den Kanal podcast.iidi, also irgendwas ist doch immer. Oder ihr geht einfach auf podcast.juba.de und dann findet ihr alle Informationen, die ich euch gerade eben gesagt habe. Genau, das wären die Wege. Oder ihr schickt uns einfach einen Audiokommentar, stehen wir auch voll drauf. Könnt ihr auch gern, wie ihr die Begrüßung von Kalisa am Anfang gehört habt, in derselben Form gerne ablassen und dann steht unser Publikum euch zur Verfügung und wir würden uns darüber freuen. Und wir haben ja noch was aufzuklären aus der letzten Sendung, René. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, und zwar haben wir eine Wette ja gemacht, falls du dich erinnerst. Du hast eine Wette gemacht. Ich habe eine Wette gemacht und du hast eingeschlagen übers Mikro. Genau, und zwar ging es darum, wir hatten ja in der vorletzten Folge diverse Störungen auf der Spur und haben als Verursacher René sein Handy ausgemacht. Da sind wir uns noch nicht so sicher. Ich mir schon. Und in der letzten Sendung ging es darum, haben wir das nochmal thematisiert, haben uns natürlich entschuldigt, aufrichtig. Und ich habe gesagt, ja, wenn wir jetzt von René wieder Störungen haben, dann muss er mir ein Mittagessen ausgeben. Und wenn es keine Störung gibt, wenn die Sendung störungsfrei lief, dann spendiere ich ihm ein Mittagessen. Na? Ja, René, wann hast du Zeit? Yeah, ich krieg Mittagessen. Ja, also ich muss sagen, ich war positiv überrascht. Oh, cool. Es waren keine Störungen drauf, obwohl man ja in den Outtakes auch nochmal mitbekommen hat, dass ich dir eine Falle gestellt habe. Ja. Ich habe dir nämlich eine Nachricht geschickt während der Sendung, aber es ist nichts passiert. Also, ich habe das aber unbewusst gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Das finde ich aber gut von dir, Stefan, dass du so fair bist, dass wenigstens der aufmerksame Zuhörer, der bis zum Ende dabei bleibt, die Wahrheit erfährt und während der Sendung wird total wild das komplizierte Zeug rede und man denkt, dass ich, ne? Ja, genau das. Ne? Nein, René, also das Mittagessen steht aus. Im Kleindruckten steht, gilt bis nächste Woche. Ja, musst du jetzt gucken. Nein, natürlich nicht. Das ist wie unser Podcast komplett zeitlos. Ja. Genau. Ein Leben lang darfst du einmalig einen Essensgutschein einlösen. Da erinnere ich mich an eine Podcast-Folge, wo wir, wir haben öfter im Podcast gegessen, wo wir zusammen Döner essen waren. Ja. Die liegt jetzt auch schon ein paar Jahre zurück, obwohl das, glaube ich, eine der letzten Podcast-Folgen gewesen ist, im rechten Sinne. Kannst du dich entsinnen? Wir Döner essen waren. Da waren wir irgendwo, haben uns irgendwo hingesetzt, haben Döner gegessen, dann sind wir romantisch an einem Fluss spazieren gegangen, haben eine Mandarinente gesehen. Eine Mandarinente? Ja, ne, diese asiatischen Enten. Ach so, das ist eine Mandarinente, okay. Ja, genau. Ja, verstehe. Nee, kann ich mich gerade nicht erinnern. Naja, muss mal abwarten, vielleicht kommt das ja an einem der Throwback Thursdays vor, obwohl das kann dann noch eine Weile dauern, weil Donnerstag ist ja nur einmal in der Woche und wir haben aus den anfänglichen Folgen noch sehr, sehr viel Material. Ja. Definitiv, ja. Gut, alles klar, also wie gesagt, dann machen wir uns mal einen richtig schönen Tag. Genau. Und gehen mal einen ganzen Tag essen. All you can eat. All you can eat, ja. Genau. Ja, cool. Das machen wir. Und der bewährte Podcast-Hörer wird jetzt natürlich denken, da fehlt doch jetzt noch irgendwas. Da fehlt doch noch was im Podcast. Ich wollte gerade sagen, ich musste noch gar nicht lachen. Jetzt wird langsam Zeit zum Ende. Jetzt wird es Zeit, weil jetzt kommen die Witze, unser Witzbattle. Ja, schon, vielleicht solltest du dich dann langsam mal hinsetzen. Wieso? Damit ich nicht umfalle. Dass du nicht vor Lachen umfällst. Okay. Ich habe heute, weil wir müssen ja dazu erklären, René möchte ja immer, dass die Witze für Instagram in einen Trailer oder in einen Teaser kommen und da müssen die unter einer Minute sein. Deswegen habe ich heute 3 Kurzwitze rausgesucht. Okay, das heißt, ich kann heute langsamer sprechen. Ja, oder so, genau. Wer fängt an, René? Machen wir Schnick, Schnack, Schnuck? Fang du diesmal an. Okay. Dann fange ich jetzt an, ja? Witzbattle, Folge 27. Schatz, sag mir doch die 3 Worte, die ein Paar für immer und ewig verbinden. Ich bin schwanger. Ja. Weißt du, warum ich mich auf Arbeit immer verstecke? Gute Arbeitskräfte sind schwer zu finden. Oh, der war gut. Den merke ich mir. Herr Ober, bitte nochmal. Take 3. Herr Ober, bitte 18 Glas Bier. Warum denn gleich so viele? Na, an der Tür steht doch, unter 18 keine Bedienung. Oh, sehr gut. Der gefällt mir. Ey Schatz, ich weiß gar nicht, was du beruflich machst. Ja, ich auch nicht. Geh da einfach hin. Ja, war auch gut. War auch gut. Was bestellt ein Frosch im Restaurant? Keine Ahnung. Quark. Der war flach, Stefan. Ja, der ich war weiß. Flach. Gut, dann komme ich auch noch mit dem Flachen um die Ecke. Weißt du, was Shopping auf Deutsch heißt? Einkaufen? Nein, Liquiditätsverschiebung zu Ungunsten des eigenen Barmittelbestandes. Ja, das ist gut. Das ist eine gute Übersetzung. Ja. Und das war's auch schon. Ich hoffe, ihr musstet wenigstens... Das war ja wirklich mal kurz und knapp. ...wenigstens schmunzeln. Ja. Ist das Mindeste, was wir von euch verlangen können. Genau. Hoffe, eure Mundwinkel sind etwas nach oben gegangen. Ja. Wird es als Abstimmung wieder bei Instagram geben. Die letzten Abstimmungen sind ja nicht so gut für mich gelaufen. Ich habe übrigens das Gefühl, du stimmst mit unserem Account immer für dich ab. Ehrlich gesagt ist mir das einmal passiert. Das ist nicht nur das einmal wieder. Passiert, habe ich das Gefühl. Was? Doch, natürlich. Das liegt einfach dran, ich habe die größere Fanbase und meine Witze sind einfach besser. Nee. Ich habe, weißt du, nee, ich glaube, du hast tatsächlich die größere Fanbase, aber nicht die besseren Witze. Ach so. Muss ich mal drüber nachdenken. Ja, solltest du auch. Gut, ja. Aber heute ist vorbei mit Beschiss, ja. Wenn du wieder den Witzbattle gewinnst, dann... geht da irgendwas nicht mit rechten Dingen zu? Nein. Also es tut es jetzt schon nicht. Du, René, du musst der Wahrheit ins Gesicht sehen. Ja, ich merke schon. Was kriege ich denn eigentlich dafür, wenn ich die Witzbattle alle gewinne? Freu dich doch einfach. Kannst du dich mal einfach so freuen? Muss da immer was bei rauskommen? Mann, Mist, ja, du hast vollkommen recht. Du bringst mich gerade wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Ja, manchmal ist es aber auch echt notwendig. Absolut, ne? Absolut. Ich glaube, du machst gar nicht, du moderierst gar nicht im Stehen, weil du das willst, sondern weil du einfach nicht anders kannst. Weil ich nicht kann. Weil du nicht anders, weil du einfach so, dich zieht es halt einfach nach oben. Ach so, naja, nee, du weißt doch, der Mensch ist nicht zum Sitzen gemacht. Der Mensch muss stehen. Ja, die einen sehen es so, die anderen sehen es anders, ne? Richtig, ja. Nein, aber wie gesagt, ich stehe nach wie vor und ich finde, die Zeit ist wieder wie im Fluge vergangen. Wir haben nämlich schon unsere Stunde rum. Das heißt, wir müssen uns jetzt verabschieden. Ja. Ach, Abschied tut immer so weh, wirklich. Ja. Alle zwei Wochen das Gleiche. Aber René, du kannst dir noch kurz die Outtakes anhören, wenn du möchtest. Ja, mache ich bestimmt. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Welches Datum ist es dann? Das ist der 16. März, würde ich sagen. Am 16. März. Ja, freue mich schon drauf. Na, ich mich auch. Ne? Und wir hoffen, ihr freut euch auch drauf. Es war wieder richtig, richtig toll, dass ihr dabei wart. Definitiv. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Ja, habt ein bisschen mitgeraten und ein bisschen gelacht über unsere Witze oder über unseren Talk. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin bleibt gesund und munter. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Und jetzt die Outtakes. Und da haben wir doch eine fruchtbare Sendung. Ich nehme mal ein Kaugummi jetzt raus. Wir müssen ja kein Feedback erzwingen. Reicht ja, wenn dir schon mal eine Flöhe rausgeflogen ist. Ja. Ist sie wieder drin? Ja. Okay, sehr schön. Da freue ich mich. Warte mal. Hast du denn mal gehört, dass Leute sagen, ich erinnere, statt ich erinnere mich an? Ich erinnere mich? Na, ich hab's jetzt öfter mal gehört, dass Leute sagen, ich erinnere meine Kindheit, statt ich erinnere mich an meine Kindheit. Ich glaube, die erste Variante ist die gültige, ne? Nee. Doch. Das ist reflexiv. Das ist, ich erinnere mich an. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Und ich erinnere meine Kindheit. Naja, ist, ich bin mir nicht sicher, ob das so ein Sonderfall ist. Ja. Hat wohl mit Anglizismen zu tun. Ursprung soll Donald Trump gewesen sein. Nee, mir ist es nur aufgefallen jetzt bei einigen Podcasts und das hört sich völlig schräg an. Das ist nicht mein Deutsch. Das ist nicht das Deutsch, was ich damals gelernt habe. Aber ich kann mich dunkel erinnern. Ich glaube, das war so ein Sonderfall. Nee, nicht, ich kann mich dunkel erinnern, sondern ich erinnere dunkel. Schade, dass wir schon aufnehmen. Okay, haben wir schon wieder Outtakes. Ich habe für dich zwei Begrüßungen vorbereitet. Du darfst dir aussuchen, welche. A oder B? A. Okay, alles klar. Du lachst, das höre ich doch. Ja, ich lache, weil mir gerade was eingefallen ist. Mir ist gerade mal was Lustiges eingefallen zur Abwechslung. Aha, okay, alles klar. Das war doch mal eine Punktlandung. Wirklich? Ich dachte, ja, wir sind beim Songquiz, da waren wir schon bei 40 Minuten und da dachte ich, oh Gott, ey, das wird wieder eine ultralange Sendung. Aber der zweite Teil war sehr präzise, fand ich. Ja, Stefan, du, und alles diesmal hast du in der Verabschiedung nicht 20 Mal Anlauf genommen. Das passiert manchmal, so in alten Folgen, wenn ich schon so Richtung Ende gehen will, da fängst du wieder an, dann fällt dir wieder was ein und so, und dann schiebt sich ja, das immer her. Ich kann halt nicht loslassen. Wie eine Frau bist du, ja. Wieso sind denn nur Frauen so? Was ist jetzt hier für ein Gender-Quatsch? Ja, jetzt seufzt du gleich noch dabei. Die Strafe folgt auf den Fuß. Ja, große Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Ja. Kleiner aber auch. Oh Mann. Nein, das war natürlich nicht gegen Frauen. Gott sei Dank kommt das ja nicht in die Sendung. Genau, nur in die Outtakes, ja. Und ich verstelle das so, dass man denkt, du hast das gesagt. Genau. Mensch, habe ich dein Geheimnis doch verraten? Erraten. Ja. Das ist, Du findest das wirklich nicht eklig, Stefan? Du kannst jetzt ehrlich zu mir sein. Nein. Ich bin mal gespannt, wie viele Freunde ich jetzt morgen noch habe. Wie viel hast du denn jetzt? Dann können wir ja mal abziehen. Ist einfach zu zählen. Ja. Ist Vanessa noch da? Nein. Ja, die wundert sich immer, dass die Gläser und Dosen alle leer sind. Genau, ne? René, ich habe doch gestern frische Wiener gekauft, sag mal. Die waren diesmal gar nicht in Flüssigkeit eingelegt. Genau. Ups. Nein. Du trinkst doch auch Tomatensaft, oder nicht? Na, erstaunlicherweise tatsächlich nur im Flugzeug. Siehst du, ja, jetzt wäre mir das eingefallen, ne? Und ich war neulich auf einer Party und da hat eine von den Gästen hat als erste Bestellung Tomatensaft bestellt. Und da hat die Kellnerin kurz gezuckt. Hat man ihr richtig angesehen. Aber sie hat es dann gekriegt. Die hat gesagt, ich bin auch keine Stewardess. Du, man kann nichts für seinen Fetisch, ist ja, halt so. Richtig. Ey, das wäre ja auch gewesen. Ich hätte eigentlich, ich sag dir, Stefan, ich sag dir jetzt mal die Wahrheit. Das mit dem Trinken ist nur die abgeschwächte Form meines echten Geheimnisses. Ich bade gerne in Wurstwasser. Gut, in Bier könnte ich ja noch verstehen, echt? Aber in Wurstwasser. Ich werde nächstes Mal, wenn ich bei euch zu Besuch bin, werde ich darauf achten, was in meinem Glas ist. Wurstwasser, wir machen eine Wurstwasserparty. Genau, wenn ich sage, ich möchte ein Glas Wasser, dann hoffentlich schmeckt es nicht nach Wurstwasser. Genau, welchen Geschmack hättest du denn gern? Bist du jetzt müde? Ja, das hat mich schon ganz schön erschöpft. Das ist ja, was man immer gar nicht so mitkriegt. Man denkt immer, oh, ist doch total unanstrengend. Eben, der so ein sitzt Podcast, da in seinem Stuhl, ne? Weißt du? Aber ich finde es schon ganz schön anstrengend auch. Man ist halt nicht mehr der Jüngste, ne? Ja, du sowieso nicht. Du bist ja älter als ich. Und vorhin ist es schon 21.20 Uhr. Ja, das stimmt. Aber ich kann ja morgen auch schlafen. Das Gute ist, deswegen stört es mich nicht. Ich habe ja vorgedacht quasi und bin gut vorbereitet. Ich habe schon einen Schlafanzug an. Das sagst du mir jetzt und bestimmt auch deinen Schlafmaske. Ich muss jetzt nur Zähne putzen und dann ins Bett gehen. Ist doch perfekt, Mensch. Besser geht's doch gar nicht. Na gut, dann trink noch ein bisschen Wurstwasser, damit du wach bleibst. Genau. Und nee, finde ich cool. Finde ich cool. Grüß Vanessa. Sag ihr, meine Nachricht kann sie ignorieren. Ne, war nicht so ein Missverständnis, kannst du dir sagen. Okay, alles klar. Bitte. Dann schönen Abend. Ich mache mein Mikro jetzt aus. Ne? Alles klar, bis dann. Tja, und nun? Irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan.